Die Gräfin von Flandern, Fragment von Friedrich von Schiller. Entwurf: Eine regierende Gräfin von Flandern wird von ihrem Volk und ihren Großen genötigt, binnen einer kurzen Frist die Wahl eines Gatten zu treffen, der sie lang auszuweichen gewusst hat. Vier mächtige Freier machen Ansprüche auf sie, unter diesen sind zwei fremde Prinzen und zwei ihrer vornehmsten Vasallen. Sie liebt keinen und fürchtet jeden. Die fremden Prinzen machen ihre Geburt, ihre Macht, ihre Reichtümer geltend. Die einheimischen Freier prävalieren sich ihrer persönlichen Vorzüge und des Staatsvorteils. Die ersten suchen ihren Zweck durch Trotz, die andern durch Ränke zu erreichen. Die Gräfin ist ganz ohne Stütze, ihre Freunde sind ohnmächtig, ihr Volk verlangt ihre Heirat und wird von den Großen aufgereizt. Sie hat keine andere Waffen als Klugheit und List, sich der verhassten Wahl zu entledigen. Ihre Abneigung dagegen gründet sich nicht bloß auf ihre Gleichgültigkeit und ihren Widerwillen gegen die Freier. Ihr Herz ist schon für einen andern interessiert, einen jungen Damaso an ihrem Hof, der nicht im Stand ist, sie zu schützen, der keine Ansprüche an sie machen und den sie nicht wählen kann, ohne sich selbst und ihn zugrunde zu richten. Florizel ist der jüngere Sohn eines sehr edeln, aber herabgekommenen Geschlechts. Er hat nichts als seine Ahnen und muß am Hof seiner Fürstin von seinen treuen Diensten sein Glück erwarten. Aber er ist liebenswürdig, tapfer, verständig und hochgesinnt und seiner Gebieterin mit einer Neigung, die an Anbetung grenzt, ergeben. Von dem Vorzug, den ihm die Gräfin gibt, weiß er nichts, und ob er gleich für keine andere Dame Augen hat als für sie, so ist ihm doch der Gedanke nie gekommen, sie zu besitzen. Selbst die bevorstehende Heirat der Gräfin beunruhigt ihn nur insofern, als er ihre Abneigung dagegen bemerkt und keinen der Bewerber für würdig genug hält, sie davonzutragen. Die Aufgabe des Stücks ist also eine doppelte, erstlich die zudringlichen Freier zu entfernen, zweitens dem Geliebten einen unwidersprechlichen Anspruch an ihre Hand zu erwerben. Diese zweifache Aufgabe wird dadurch in eine verwandelt, dass Florizel, indem er durch seine Wachsamkeit, Treue und Tapferkeit die Unternehmungen der Freier vereitelt, sich zugleich das höchste Verdienst um das Land und die Fürstin erwirbt und sich als den würdigsten Gegenstand ihrer Liebe darstellt. Aber erst nach den bänglichsten Proben und Verwickelungen trägt die List, der Mut und die Liebe diesen Sieg davon. Erste Szene, Schlosshof. Man hört Jagdhörner in der Ferne. Ein Jäger der Gräfin kommt und erzählt dem Hausgesinde oder Hofgesinde das Abenteuer der Gräfin auf der Jagd, welches durch eine abgeschmackte Maskerade des Prinzen von Gotland veranlasst wurde. Ihre Gefahr und ihre Rettung durch Florizel, den Damaso der Gräfin. Alle, die zuhören, freuen sich und ergießen sich in Florizels Lob. Zweite Szene. Gräfin kommt in Jagdkleidern mit ihrem Gefolge, worunter Florizel ist. Man lacht über Erich, man rühmt den Damaso, und die Gräfin gibt ihm ihr Wohlwollen lebhaft zu erkennen. Er hat sich in Besitz von etwas gesetzt, das der Gräfin angehört und was ihm unendlich wert ist. Er steht da überschüttet und überglänzt von der Gnade seiner Gebieterin. Noch scheint es nur Gnade, er der Diener und sie die Fürstin. Unter diesem Gesichtspunkte betrachten es alle und gönnen ihm, dem armen Edelmann, dieses Glück. Dritte Szene. Wenn die Gräfin fort ist, kommt ein Abgeordneter von dem spanischen Prinzen, welcher dem Florisel ein reiches Geschenk von spanischen Dublonen überbringt. Der hochmütige Prinz will dadurch, dass er den Retter der Gräfin fürstlich belohnt, eine Galanterie gegen diese zeigen und seinen Stolz dadurch kitzeln. Florisel verschenkt das Goldstück unter die anwesenden Hofdiener, welche sich um ihn versammelt haben. Ihn beglückt bloß eine Kleinigkeit, die der Gräfin angehörte. Vierte Szene. Florisel hat ein Gespräch mit Rosmarin, seinem alten Diener und Mentor, wodurch man in seine Herkunft und Personalien rührend zurückgeführt wird. Fünfte Szene. Der Bischof von Ypern segnet den jungen und frommen Damaso und verheißt ihm alles Schöne und Herrliche von der Gnade des Himmels. Sechste Szene. Gräfin von Flandern und von Mechen kommen im Gespräch. Sie haben Florisels Edelmut erfahren und loben ihn. Er antwortet groß und fürstlich, wie ein Mensch, der nur von den höchsten Gefühlen belebt ist. Er wünscht, ein Ritter zu sein. Er spricht der Gräfin von seiner Mutter. Sie äußert eine lebhafte Begierde, sein Geschlecht zu kennen. Gräfin von den Freiern und ihren eigenen Untertanen gedrängt, spricht ihm von ihrem Widerwillen gegen eine Wahl, von dem Zwang, den man ihr antun will. Florisel zeigt ihr ein glühendes Dévouement, lässt aber merken, dass er Montfort für den Begünstigten halte, weil dieser selbst es behaupte. Fräulein Mechen hält nur den Grafen Aremberg ihrer Hand würdig. Florisel meint, dass keiner seine Gräfin verdiene, und sie selbst gibt zu erkennen, dass sie keinen liebt. Dennoch scheint sie kein freies Herz zu haben. Florisel betet seine Gebieterin an, aber er hat sich die Natur seiner Gefühle noch nicht gestanden. Er hält sie bloß für Ehrfurcht und Diensteifer. Er hat noch keinen Gedanken an den Besitz der Gräfin, und selbst ihre Heirat beunruhigt ihn nur um ihretwillen. Gräfin ist über ihre eigenen Gefühle schon viel entschiedener, aber eben darum hat sie auch mehr Herrschaft über die Äußerung derselben. Freier treten auf und bekomplimentieren die Gräfin über ihre Erhaltung. Dies veranlasst sie, Florisels Verdienst zu rühmen. Sie bittet den Prinzen von Spanien, ihm den Ritterschlag zu geben. Dieser, dadurch geschmeichelt, tut es mit selbstzufriedener Gravität. Die andern schmücken und ehren den neuen Ritter dem Herkommen gemäß. Nun tut der Kanzler den Vortrag wegen der Wahl eines Gatten, Staatsursachen und der Wille des Volks, dass es geschehe. Man will ihr die Wahl lassen, aber sie soll wählen. Er nennt einen jeden einzeln und seine Ansprüche. Erklärung der Gräfin, dass die äußern Vorzüge der Geburt und der Macht ihre Wahl nicht bestimmen sollen. Montfort unterstützt aus Selbstsucht diese Erklärung. Prinz von Spanien tritt zurück mit höflichem Anstand. Artois spricht hochmütig und läßt Drohungen einfließen. Florizel, der neue Ritter, behauptet mit edelm, aber festem Anstand die Freiheit seiner Gebieterin. Artois, erstaunt über diese Kühnheit eines neugemachten Ritters. Montfort und Aremberg treten auf Florizels Seite und loben ihn. Fräulein Mechen bewundert ihn und ihre Liebe zu ihm nimmt zu. Artois entfernt sich drohend. Prinz Erich wird von Montfort spottweise nach einer fabelhaften Braut ausgeschickt. Er nimmt es in seiner krassen Unwissenheit für ernst auf und beurlaubt sich. Montfort tut nun, als wenn alles für ihn gewonnen wäre und triumphiert voreilig über die abgefertigten unglücklichen Liebhaber, indem er sich schon als den Gemahl der Gräfin betrachtet. Gräfin scheint anders gesinnt und gibt dem Grafen von Aremberg einen sichtbaren Vorzug. Auch beim Abgehen nimmt sie seinen Arm an und lässt Montfort stehen. Dieser fühlt seinen Stolz sehr gekränkt und ist wütend. Erich kommt noch einmal zurück, ihn wegen der fabelhaften Prinzessin noch um etwas zu befragen, welches in diesem Augenblick eine empfindliche Persiflage seiner eigenen getäuschten Erwartung ist. Montfort geht voll Zorn. Wie er sieht, dass er seinen Zweck nicht auf eine rechtmäßige Art erreichen kann, so beschließt er per nefas, sich in den Besitz der Gräfin und ihrer Staaten zu setzen. Er ist verrox und gewalttätig, voll Rachsucht geht er, um als Feind zu erlangen, was er als Freund nicht gewinnen kann. Jetzt also bleiben vorderhand nur die einheimischen Freier auf dem Kampfplatz. Einer von diesen, Montfort, hat die scheinbarsten Ansprüche und hält sich nach Entfernung der Prinzen des Erfolgs für gewiss. Er hat zahlreiche Vasallen, große Schätze, machtgebende Hof- und Staatsämter, ist tapfer und kühn und glaubt noch persönliche Vorzüge zu besitzen. Auf ihm ruht der Stolz einer alten, mächtigen Familie. Er verschlingt in Gedanken schon die Staaten der Gräfin und es wird ihm sogar schwer, die Humble-Miene eines Freiers anzunehmen. Seine Nebenbuhler verachtet er und möchte wütend werden, dass die Gräfin, um seinen Stolz zu demütigen, mit Achtung von seinem Nebenbuhler spricht. Dieser Aremberg ist gleichfalls der Erbe eines großen Hauses und mehr die Eifersucht auf seinen Mitbewerber und die Nötigung seiner Familie als eigener Stolz oder Liebe zur Gräfin führen ihn auf die Arena. Vielmehr hat seine Neigung sich für eine andere edle Dame am Hof der Gräfin entschieden, welches der Gräfin nicht unbekannt und eine Ursache mehr ist, dass sie sich mit weniger Zurückhaltung gegen ihn beträgt. Um sich den Nötigungen des Volks zu entziehen und Frist zu gewinnen, gibt sie sich also den Schein, als ob sie den Grafen von Aremberg begünstige. Und Erich beschließt den Akt oder die Szene. Fräulein von Mechen bewillkommt Florizel, den neuen Ritter, zeigt ihm einen zärtlichen Anteil und bringt ihn auf die Liebe. Er dürstet nach Taten, um etwas Großes, um seiner Gebieterin würdig zu werden. Gräfin und Fräulein haben sich eine Confidence, zu machen. Die rede ist von Aremberg und Florisel. Fräulein läßt ihre Parteilichkeit für letztern bemerken. Gräfin zeigt Eifersucht darüber und wird beinahe empfindlich über ihre Freundin, doch weiß sie ihr Geheimnis noch ziemlich vor ihr zu verbergen. Aremberg kommt und das Fräulein entfernt sich. Gräfin spricht dem Aremberg von seiner Bewerbung um sie, zeigt ihm, dass sie ihn hochschätzt, aber dass sie recht gut wisse, dass nicht seine eigene Neigung, nur die Rivalität mit Montfort und die Instigationen seiner Partei ihn auf den Kampfplatz gestellt. Sie sagt ihm, sie wisse wohl, dass er sie nicht liebe, er liebe das Fräulein von Mechen. Sie gibt ihm ihr Wort, dass Montfort nie ihre Hand erhalten werde, dass er also seiner Bewerbung quitt sei. Sie verspricht ihm ihre Dienste bei dem Fräulein. Beide scheiden als die besten Freunde, und Montfort, der am Schluss hereintritt, sieht den dankbaren Grafen ihre Hand mit Leidenschaft küssen. Montfort und Aremberg. Dieser lässt den stolzen Gegner in seinem Irrtum, als ob er von der Gräfin begünstigt wäre, und geht ab. Montfort. Montfort und Florisel? Montfort, weit entfernt, diesen für seinen Nebenbuhler zu halten, sucht ihn, sich zu attachieren. Er möchte ihn gegen Aremberg aufbringen, wozu Florisel nur zu sehr geneigt ist, aus heimlicher Eifersucht. Darin bestärkt ihn der erhaltene Befehl, an den Sternchenhof zu gehen. Das Fräulein hat unterdessen einen Schritt getan, dem Florisel Hoffnung auf ihre Hand zu geben. Weil sie zu hoch über ihm steht, als dass er um sie werben könnte, so steigt sie zu ihm herab und lässt ihn entweder durch den Bischof oder durch seinen Diener Rosmarin erfahren, dass er geliebt sei und dass er ihre Hand erlangen könne. Rosmarin, der alte Diener Florisels, ist über das glänzende Glück seines Herrn ganz außer sich, denn das Fräulein ist nach der Gräfin die erste Partie in Flandern und dabei voll persönlicher Vorzüge. Florisel ist aber nicht so entzückt, als es sein Diener erwartet, und dieser ärgert sich über diese Gleichgültigkeit. Gräfin übt eine unschuldige List aus, um hinter das Geheimnis Florisels und ihrer Nebenbuhlerin zu kommen. Es ist kein prämeditierter Betrug, aber sie benutzt die Gelegenheit, die der Zufall ihr darbietet. Rosmarin kann sie mit dem Fräulein verwechseln, und dies bringt sie nun natürlich auf den Gedanken, sich für jene auszugeben. Gräfin von Flandern ist von dem Schritt ihrer Nebenbuhlerin unterrichtet worden und fürchtet alles. Sie ist hier nicht bloß Weib, sondern eine empfindliche Souverän und will es den Florisel fühlen lassen. Man ist in einem Garten, die beiden Gräfinnen sind auf einerlei Art angezogen. Rosmarin im Wahn, dass er die Gräfin von Mechen vor sich habe, sagt der Gräfin von Flandern, dass Florisel gleich da sein werde. Florisel glaubt, mit dem Fräulein zu sprechen und schlägt ihre Hand aus. Die Ähnlichkeit des Anzugs und der herabgezogene Schleier täuscht ihn. Auch ist er nicht frei und unbefangen genug, um scharfsichtig zu sein. Die Stimme der verschleierten Dame entdeckt ihm zuletzt die Gräfin, er erschrickt, und da sich das Fräulein nun zugleich nähert, so entfernt er sich schnell. Das Fräulein durchdringt zugleich den gespielten Betrug und das Herzensgeheimnis der Gräfin. Sie beträgt sich dabei zart und großmütig edel. Gräfin fühlt sich zugleich beschämt und gerührt. Ihre Herzen ergießen sich. Das Fräulein erscheint im schönsten Licht einer edeln, uneigennützigen Freundin. Sie gibt den Wünschen der Gräfin nach, Aremberg glücklich zu machen. Über die Mittel Florizel emporzubringen, wird deliberiert und seine Entfernung an einen berühmten Hof beschlossen, wo er sich Ruhm erwerben soll. Dritter Akt. Dem Montfort fällt ein Billett der Gräfin an Aremberg in die Hände, worin sie ihm sein Glück verkündigt und ihn zu einer Zusammenkunft einlädt. Florizel ist sich jetzt seiner Leidenschaft für die Gräfin bewusst geworden. Montfort in eifersüchtiger Wut entschließt sich zu horchen und lässt sich von einer treulosen Kammerfrau im Kabinett der Gräfin verstecken. Gräfin mit ihrem Kanzler, der auf den Einfall kommt, sie für verliebt in seinen Sohn zu halten. Gräfin, Fräulein von Mechen, Aremberg, dieser empfängt von der Gräfin die Hand des Fräuleins, sein Glück. Gräfin segnet diese Verbindung und spricht von ihrer eigenen Lage mit Wehmut. Montfort stürzt hervor zu ihren Füßen. Sie flieht erschreckt, er hält sie, ihr Schrecken macht dem Unwillen Platz. Er entschuldigt seine Zudringlichkeit mit der Stärke seiner Liebe, sie bleibt unversöhnlich. Er erniedrigt sich, sie zeigt ihm nichts als Verachtung und schickt ihn fort. Er ist glücklich und unglücklich zugleich, jenes, weil er Aremberg nicht mehr zum Nebenbuhler hat. Florizel kommt dazu. Montfort sucht sich der Gräfin durch eine Gunst oder eine bisher verweigerte Gerechtigkeit, die er diesem erzeigt, gefällig zu machen. Florizels edles Benehmen gegen den Grafen. Florizel erhält, nachdem Montfort weg ist, Befehl von der Gräfin, sich an den Sternchenhof zu begeben. Er ist trostlos, dass er aus ihren Augen verbannt werden soll, und es beruhigt ihn nicht, dass er Zeichen von ihrer Gnade erhält, dass sie ihn als einen Mann und Herrn behandelt. Vielmehr ist ihm diese Veränderung ihres Betragens von der schlimmsten Vorbedeutung. Fräulein Mechen macht sich anfangs eine mutwillige Freude daraus, ihn zu necken, bald aber rührt sie der Ernst seines Schmerzens, und sie sucht ihm Trost einzusprechen. Der Kanzler kommt mit seinem Sohn und gibt ihm Lehren wegen seiner künftigen Erhebung, ein komisches Intermezzo. Gräfin hat dem Sohn des Kanzlers Florizels Stelle gegeben. Dieses hält der alte Bonhomme für ein Acheminement zu der Heirat, und beide machen sich durch ihren eiteln Hochmut lächerlich. Florizels leidenschaftlicher Abschied von dem Ort seiner Liebe. Rosmarin ist bei ihm. Abschied der Gräfin von Florizel. Sie zeigt ihm ihre Liebe. Er ist auf dem Gipfel seines Glücks. Ihre Verzweiflung, wenn er weg ist. Sie zeigt ihre ganze weibliche Schwäche. Nun will sie sich vor Montfort in Sicherheit setzen und einen andern Aufenthalt wählen, aber sie entdeckt, dass sie so gut als eine Gefangene ist und in Montforts Gewalt. Sie will als Souverän mit ihm sprechen, aber er eludiert ihre Erklärung, und unter dem Schein, für sie zu sorgen, hält er sie gewaltsam. Aremberg erbietet sich, sie zu befreien. Sie will es nicht haben. Die Rede ist von einer Appellation an das Volk. Sie fürchtet es. Endlich nimmt sie ihre Zuflucht zur Verstellung. Montfort bedient sich seines Ansehens, um die Gräfin unter dem Schein, für sie und den Staat zu sorgen, ganz in seine Gewalt zu bekommen. Sie ist so gut als seine Gefangene, ihre eignen Diener gehorchen dem Montfort mehr als ihr selbst. Aristokratische Unterdrückung. Sie sucht vergebens, aus seiner Gewalt zu entfliehen. Aremberg und ihre andere Freunde erbieten sich zwar, sie in Freiheit zu setzen, aber sie fürchtet die gewaltsamen Folgen und untersagt es ihnen. Sie nimmt sich in Acht, den Montfort zu sehr zu reizen und folgt ihm gutwillig in der Hoffnung, sich dieses verhaßten Zwanges auf eine andere Art zu entledigen. Das lächerliche Missverständnis des Kanzlers vermehrt ihre Verwirrung, da es sich ihr in einem Augenblick entdeckt, wo sie Schutz und Rat verlangte. In diesem Zeitpunkt geschieht der feindliche Einfall Roberts von Artois. Montfort als Feldherr muss in den Krieg, die Staaten der Gräfin zu verteidigen. Ehe er geht, wendet er noch alles an, sich der Hand der Gräfin zu versichern. Da sie aber standhaft bleibt, so lässt er sie so gut als eine Gefangene zurück und geht, um gegen den Feind zu marschieren. Florizel, nach seiner Trennung von der Gräfin, wird schnell zum Ritter ausgebildet, tut große Taten und erwirbt sich Länder und Ehre. Er sammelt Ritter, wird ihr Anführer und befindet sich so im Stand, die geschlagene Armee des Montfort zu verstärken. Vierter Akt. Die Bürger von Gent sprechen von dem Krieg. Der Krieg geht unglücklich. Montfort wird geschlagen. Artois macht reißende Fortschritte und bedroht Gent, indem er zugleich durch seine Emissäre einen Volksaufstand zu erregen sucht. Die Furcht vor Montfort macht dem größern Schrecken vor dem Feinde Platz. Das Volk erobert das Schloss, wo Montforts Diener die Gräfin gefangen halten. Diese aber stürzt von der aristokratischen Tyrannei unter die demokratische. Sie soll dem Artois ihre Hand geben, bleibt aber standhaft. Komisch fürchterliche Szenen der Volksherrschaft. Gräfin unter den Bürgern, ein Volksanführer, lächerliches Betragen des Pöbels. Es werden doch Exzesse begangen. Klugheit der Gräfin, sie sucht umsonst, einen aus dem Volk zu bestechen, ihre Flucht misslingt. Die Bürgerwache in den vornehmen Zimmern. Aremberg hat sich entschlossen, auf dem Schloss in der Nähe der Gräfin zu bleiben, um sie zu verteidigen. Montfort erscheint wieder in Gent, nachdem er geschlagen. Auf einmal kommt Nachricht von einer Niederlage des Feindes und einer völligen Endigung des Kriegs durch den Tod des Artois, die lächerliche Furcht der Bürger. Florizel ist's, der an der Spitze von 500 Edelleuten den Sieg entschieden. Die flüchtige Armee des Montfort sammelt sich unter seinen Fahnen. Er ist im Anzug gegen Gent, Gunst der Soldaten. Ein Offizier des Florizel bringt dem Fräulein diese Nachricht. Der Zuschauer ist auf dem Gipfel der Freude und wird auf einmal zurückgestürzt. Aber in eben dieser Nacht ist die Gräfin und der Graf von Aremberg unsichtbar worden. Montfort vollendet diese Entführung. Das Rätselhafteste daran ist, dass das Fräulein von Mechen nichts davon weiß, sonst könnte man glauben, dass Aremberg sich mit der Gräfin durch die Flucht gerettet. Aber warum hätte ihr Geliebter, hätte die Gräfin sie zurücklassen sollen? Montfort ist gegenwärtig, auf ihn kann daher der Verdacht nicht wohl fallen. siegender Einzug der Armee, militärische Obergewalt, Florisel als Feldherr richtet die Rebellen und erscheint als höchste Obrigkeit, man sieht ihn anticipando als Grafen von Flandern. Sein treuer Diener berichtet ihm die Verschwindung Arembergs und der Gräfin und zeigt einen bösen Verdacht. Seine Zusammenkunft mit dem Fräulein von Mechen. Ihr stummer Schmerz klagt die Gräfin mehr an als Rosmarins Zunge. Er leidet tief, kann aber die Gräfin nicht für schuldig halten. Er entfernt sich heimlich mit seinem Diener, sie aufzusuchen. Sein Gelübde, wenn der Himmel sie ihn finden lässt. Fünfter Akt. Schicksale der beiden verloren gegangenen. Die Gräfin und Florisels Mutter kommen zusammen. Gräfin gibt sich dieser nicht gleich zu erkennen. Eine äußerst rührende Situation. Florisel kommt zu seiner Mutter, ohne zu ahnen, dass die Gräfin dort sein werde. Er erfüllt die kindliche Pietät. Arenberg ist auch von der Gräfin getrennt und sucht sie. Gräfin ist durch ihre Klugheit oder durch ein wunderbar glückliches Ereignis aus den Händen ihres Räubers entkommen. Montfort und Florisel geraten aneinander, fürchterliche Wut. Montfort soll dem Florisel den Aufenthalt der Gräfin entdecken, aber er stirbt, ohne es zu tun. Arenberg ist verwundet und gefangen. Die Gräfin ist auf eins von Montforts Schlössern gebracht, wo man ihr heftig zusetzt, dem Montfort ihre Hand zu geben. Schicksale des Florisel, der die Gräfin aufsucht. Gemütszustand eines unglücklichen Liebenden. Verkleidung. Vereinigung der Liebenden und glückliches Ende. Die Zurückkunft muss ein Freudengenuß, ein Fest sein. Es muss zu dem langen Streben und Ausharren ein Verhältnis haben. Oberons Schluss. Das Volk zieht den Wagen, den Verbrechern wird verziehen. Florisel begrüßt mit Rührung die bekannten Orte, ist freundlich gegen die, die vorher seinesgleichen waren. Der Bischof überreicht ihm die Insignien, er kniet nieder davor. Florisel hat in der Angst um die Gräfin ein Gelübde getan, welches die Entwicklung auf eine interessante Art verzögert und eben dadurch rührender und reizender macht. Die Arenberg empfängt ihre Freundin. Zu erfinden ist, erstens, wie die Gräfin mit Arenberg verschwindet. Zweitens, wo sie beide in der Zwischenzeit hingekommen, dass ihre Spur sich nicht findet. Arenberg muss, anstatt dadurch zu verlieren, sehr gewinnen. Drittens, was Florisel sie suchend unternimmt. Viertens, Montforts Katastrophe. Fünftens, Florisels frommes Gelübde. Sechstens, Erichs Ungeschicklichkeit am Anfang und Florisels Verdienst um die Gräfin. Florisel gelangt auf seinem eigenen Weg zu Gütern und Land und Titeln. Er heißt am Ende Graf und ist der Gräfin nun an Reichtum so nahe gekommen als Arenberg. Von Montforts Besitzungen nimmt er nichts an. Er erlangt seine Güter auf einem viel schönern Weg. Seine schöne Kindlichkeit gegen seine Mutter, seine Frömmigkeit und Andacht. Aber auch furchtbar und streng zeigt er sich einmal, wenn er Richter ist, kühn gegen Artois, schrecklich gegen Montfort. Eine höhere Hand ist im Spiele, deren Organ ein Mönch ist, Träume und Visionen.